Kapitel 4. Der andächtige Empfang der Heiligen Kommunion trägt reiche Frucht. Erstens. Ich bitte um lebendigen Glauben. Stimme des Jüngers. Herr, mein Gott, komm deinem Diener mit den Segnungen deiner Güte zuvor. Ich möchte würdig und fromm zu deinem erhabenen Sakramente gehen. Reiß mein Herz empor zu dir. Nimm die Fessel der Lauheit von mir. Suche mich heim mit deiner heiligenden Kraft. Psalm 106,4. Lass mich im Geiste deine erquickende Liebe kosten, die dieses Sakrament wie ein Brunnquell in Fülle umschließt. Erleuchte meine Augen, damit sie dieses so große Geheimnis zu schauen vermögen. Stärke meinen Glauben, dass ich ohne Zweifel an es glauben kann. Denn es ist dein Werk, nicht Menschenwerk, deine heilige Einsetzung, nicht Menschenerfindung. Keiner ist fähig, dieses Geheimnis von sich aus zu fassen und zu begreifen. Ein Mysterium, das sogar den scharfen Geist der Engel übersteigt. Wie könnte also ich, unwürdiger Sünder, ich, Staub und Asche, ein so heiliges Geheimnis erforschen und begreifen? Zweitens. Ich komme mit Vertrauen und Ehrfurcht. Herr, in der Einfalt meines Herzens, in gutem, festem Glauben und auf dein Geheiß nahe ich mich dir mit Vertrauen und Ehrfurcht und glaube in Wahrheit, dass du, Gott und Mensch, hier im Sakramente gegenwärtig bist. Du willst, dass ich dich empfange und mich in Liebe mit dir vereinige. Darum bitte und flehe ich zu dir. Du wolltest mir in deiner Güte die besondere Gnade dazu verleihen, damit ich ganz in dir aufgehe und in überfließender Liebe keinem andern Troste mehr geöffnet bin. Ist doch dieses erhabene und würdige Sakrament das Heilmittel für Leib und Seele, die Arznei gegen jede Krankheit des Geistes. Es heilt meine Gebrechen, bändigt die Leidenschaften, schlägt die Versuchungen nieder oder mindert deren Heftigkeit, gießt größere Gnaden ein, bringt Wachstum in der Tugend, festigt den Glauben, stärkt die Hoffnung, entzündet und steigert die Liebe. Drittens, ich erwarte Trost, Licht und Andacht. Viel Gutes hast du geschenkt und schenkst du immer noch den Deinen, die dich andächtig im Sakramente empfangen. Mein Gott, du bist meiner Seele Schutz. Du hilfst der menschlichen Schwäche auf und spendest ihr die ganze Fülle inneren Trostes. Ja, du gibst viel Trost und Kraft gegen mancherlei Not, erhebst den Menschen aus der Tiefe eigenen Elends zum Vertrauen auf deinen Schutz und erquickst und erleuchtest ihn durch neue Gnaden. Im Anfange zaghaft und ohne Andacht vor der Kommunion spürt er nach dem Genusse der Himmelsspeise und des himmlischen Trankes, dass er in einen neuen Menschen umgewandelt ist. Offenbar verfährst du in dieser freundlichen Weise mit deinen Auserwählten, damit sie in Wahrheit erkennen und lebendig erfahren, wie schwach sie aus sich selbst sind und wie viel Gnade und Güte sie von dir erlangen. Denn ihrer Natur nach kalt, hart und unandächtig werden sie durch dich Menschen der Glut, des Eifers und der Hingabe. Wer könnte auch in Demut zur Quelle der Erquickung gehen, ohne wenigstens etwas tröstende Stärkung heimzutragen? Wer steht bei einer Feuersglut und fühlt sich nur wenig erwärmt? Du aber bist der immer sprudelnde, überquellende Born, der Feuerbrand, der nie erlischt. Viertens, du bist für mich der überströmende Quell und das starke Feuer. Ich hoffe wenigstens auf eine kleine Gabe. Wenn es mir daher nicht vergönnt ist, aus der vollen Quelle zu schöpfen und bis zur Sättigung zu trinken, so will ich doch meinen Mund an die Öffnung der himmlischen Quellen legen, um wenigstens ein kleines Tröpflein zu erhaschen, meinen Durst zu lindern und nicht gänzlich zu verschmachten. Kann ich auch nicht so voll des himmlischen Geistes und der glühenden Liebe, der Cherubim und Seraphim sein, so will ich doch versuchen, der Andacht obzuliegen und mein Inneres zu bereiten, damit ich wenigstens ein Fünklein aus dem göttlichen Feuerherde mein eigen nennen kann. Fünftens. Ersetze, was mir mangelt, und mehre die Innigkeit meiner Andacht. Was immer aber mir mangelt, guter Jesus, das ergänze gütig und gnädig, du mein heiliger Erlöser. Du lässest dich ja herab, uns alle mit den Worten einzuladen. Kommet zu mir alle, die ihr mühselig beladen seid, ich will euch erquicken. Matthäus 11,28. Ich mühe mich ab im Schweiße meines Angesichtes, werde gequält vom Kummer des Herzens, trage an der Last der Sünden, bin in Unruhe wegen Versuchungen. Viele böse Leidenschaften bedrücken und bedrängen mich, und es findet sich keiner, der mir hilft, mich befreit und rettet als du, Herr, mein Gott und Erlöser. Ich vertraue mich und alles, was mein, dir an. Beschütze du mich und führe mich zum ewigen Leben. Nimm mich an zum Lobe und zur Ehre deines Namens, der du mir deinen Leib zur Speise und dein Blut zum Tranke bereitet hast. Herr, mein Gott und Erlöser, verleihe, dass die Innigkeit meiner Andacht durch häufige Teilnahme an diesem Geheimnisse wachse.